In den Gassen die Schweren, vernebelte Lichter, die Kerzen verbrannt, mein Herz aufgeschlossen, der Schlüssel bei Unbekannt. Wieder ein Reinfall, wieder erneut, ganz falsch entschieden, eben dies gescheut. Verdrängt total, mit süßem Konfekt, das Herz und Verstand in eigenen Lügen versteckt. Ständig dasselbe, es war das gleiche nun. Ich finde meine Fährte, ich komm mir auf die Spur. Denn ich steh zu meinen Gefühlen. Ich warne dich vor, Vorsicht vor meinen Wunden. Meine Spur jetzt vom Korn und schau wieder nach vorn. Hin zu mir und weg von dir, hin zu mir und weg von dir. Wieder mal Sehnsucht, wieder mal weg vom Schauspiel verblendet. Die Wahrheit unter Deck, grundlos gestrandet, der Kompass defekt. Riss im Segel, zum Anfang und im Endeffekt. Wieder so allein, wieder allerletzt, am Ufer gestrandet, selbst abgesetzt. Verleugnung komplett, Kompromiss aus Pfeilen, will nicht sein, wie ich bin. Die Zeit wird Wunden heilen, denn ich dasselbe, es war das gleiche nun. Ich finde meine Fährte, ich komm mir auf die Spur. Denn ich stehe für meinen Frieden. Ich hatte den Wut, nicht nur einer, aber Ziegen. Schärfe Klinge durch Schliff, mal gefangen im Recht. Erst bei dir und dann bei dir.